Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Northern Ireland is part of the United Kingdom. Was denken Sie, worum es hier geht? Fragte er. Um Irland. Er nickte. Es hat nichts mit ihrer Handtasche zu tun, nichts mit ihrer Frisur. Es geht um Irland, nur um Irland, okay? The agreement will bring benefits to all the people of Northern Ireland. I'm trying to make the reader aware that there are versions behind versions. We will never have the whole truth and nothing but the truth. Kann man Großbritanniens Iron Lady Margaret Thatcher zur Literatur machen? Man kann. Und wie? Cornelia Thatcher begrüßt Sie zur Lesung am Sonntagmorgen mit der zweifachen Booker-Preisträgerin Hilary Mantel, die mit ihren Thomas Cromwell-Romanen berühmt wurde, aber eigentlich mehr zeitgenössische Geschichten schrieb als historische Romane und die gerne, wie sie gerade sagte, ihre Leser und Leserinnen im Ungewissen lässt, was wirklich geschah. Nie werden wir wirklich die Wahrheit wissen, sagte sie. Als Kind hatte sie gedacht, sie werde vielleicht Historikerin, dann wurde sie Juristin. Aber dass sie schreiben konnte, wusste sie früh, erzählte Hilary Mantel Channel 4. I suppose I knew as a child that I could write, but I didn't have the ambition to be a novelist or a full-time writer. I suppose I thought you did a job and you might write. For instance, you might become a historian, but a writing historian. Nach ihren erfolgreichen Romanen erschienen nun Erzählungen und die titelgebende Geschichte Die Ermordung Margaret Thatchers. Unschwer zu erahnen ist, welche Proteste dieses literarische Attentat unter Konservativen auslöste, auch wenn Margaret Thatcher letztes Jahr gestorben ist. Die Idee zu dieser brillanten, wenn auch bösen Erzählung kam Hilary Mantel vor 30 Jahren, als sie am Fenster in ihrem Haus in Windsor stand und beobachtete, wie die damalige Premierministerin nach einer Operation das gegenüberliegende Krankenhaus verließ und durch den Garten stakste, erklärte Hilary Mantel, die in einer irisch-katholischen Familie aufwuchs, aber dieses Jahr von der Queen zum Ritter geschlagen wurde. Wir hören heute Rita Russek. Ihre Lesung beginnt just an dem Tag, als die Erzählerin auf den Installateur wartet und die Premierministerin Thatcher nach ihrer Operation aus dem Krankenhaus gegenüber entlassen wird. Die Ermordung Margaret Thatchers, 6. August 1983. Ich stellte gerade meine Flasche Perrier in den Kühlschrank, als es an der Tür klingelte. Ich dachte, wir wissen es noch nicht, aber wir werden einmal gern an die Zeit zurückdenken, als Mrs. Thatcher hier war. Neue Freundschaften bildeten sich auf der Straße, mit Geplauder über Installateure und unsere Erfahrungen mit ihnen. In der Wechselsprechanlage knisterte es wie gewöhnlich, als hätte jemand das Kabel in Brand gesetzt. »Kommen Sie herauf, Mr. Duggan«, sagte ich. Es konnte nicht schaden, ihn respektvoll zu behandeln. Ich wohnte im 3. Stock, die Treppe war steil und Duggan schwergewichtig. Deshalb war ich überrascht, wie schnell er an die Tür klopfte. »Hallo«, sagte ich, »haben Sie einen Parkplatz für Ihren Transporter gefunden?« Auf dem Treppenabsatz stand ein Mann in einer billigen Steppjacke. Mein unschuldiger Gedanke war, das ist Duggans Sohn. »Wegen des Boilers?«, fragte ich. »Genau«, sagte er. Er wuchtete sich in die Wohnung, die Installateurtasche in der Hand. In der schuhschachtelgroßen Diele standen wir Nase an Nase. Seine Jacke, mehr als angemessen für den englischen Sommer, füllte den Raum zwischen uns aus. Ich drückte mich nach hinten. »Was ist denn damit?«, sagte er. »Er ächzt und knallt. Ich weiß, es ist August, aber...« »Nein, Sie haben recht, Sie haben recht.« »Sie haben Luft im System«, sagte er. »Ich lasse die raus, während ich warte.« »Warum auch nicht?« »Wenn Sie einen Schlüssel haben.« Jetzt kam mir ein Verdacht. Während ich warte, hatte er gesagt. Worauf? Sind Sie Fotograf? Er antwortete nicht, befühlte und durchsuchte nur seine Taschen und runzelte die Stirn. Ich dachte, Sie sind Installateur. Sie sollten hier nicht einfach so hereinmarschieren. Sie haben mir aufgemacht. Nicht Ihnen. Im Übrigen weiß ich nicht, warum Sie sich die Mühe machen. Sie können das Eingangstor von dieser Seite aus nicht sehen. Sie müssen hier raus, sagte ich eindringlich, und dann links. Es heißt, sie kommt hinten heraus. Da ist es doch der ideale Platz, um sie zu erwischen. Aus meinem Schlafzimmer hatte man einen perfekten Blick auf den Krankenhausgarten. Jeder, der seitlich ums Haus ging, konnte das sehen. Für wen arbeiten Sie? Das müssen Sie nicht wissen. Vielleicht nicht, aber Sie könnten es mir aus Freundlichkeit sagen. Ich sollte etwas dafür bekommen, dass Sie meine Wohnung benutzen. Das wäre nur fair. Das können Sie nicht beziffern, sagte er. Seinem Akzent nachzuurteilen, kam er aus Liverpool. Er hörte sich völlig anders an als Duggan oder Duggans Sohn, hatte aber erst etwas gesagt, als er oben vor der Tür stand. Wie hätte ich es also merken sollen? Er hätte der Installateur sein können, sagte ich mir. Ich hatte mich nicht wie eine komplette Idiotin hereinlegen lassen. Aus dem Küchenfenster sah man auf den Trinity Place hinunter, auf dem es von Leuten nur so wimmelte. Wenn ich den Hals reckte, konnte ich links weitere Polizisten ausmachen, die aus Richtung des Privatparks am Clarence Crescent kamen. »Möchten Sie eine?« Mein Besucher hatte seine Zigaretten gefunden. »Nein, nein, und es wäre mir lieber, wenn Sie auch nicht rauchten.« »Verstehe.« Er stopfte die Schachtel zurück in die Tasche und zog ein zusammengeknülltes Taschentuch heraus, trat etwas vom großen Fenster zurück und wischte sich das Gesicht ab, das so grau und zerknittert wie sein Taschentuch war. Dieser Mann war es eindeutig nicht gewohnt, in fremde Wohnungen einzudringen, und ich ärgerte mich mehr über mich als über ihn. Er musste seinen Lebensunterhalt verdienen, und vielleicht konnte man es ihm nicht vorwerfen, in eine fremde Wohnung einzudringen, wenn ihm eine Närrin wie ich die Tür aufhielt. Ich sagte, wie lange gedenken Sie zu bleiben? Sie wird in einer Stunde erwartet. Verstehe. Das erklärte das Größerwerden der Gedränge und den Tumult unten auf der Straße. Wie viel bekommen Sie dafür? Lebenslänglich, ohne Bewährung, sagte er. Ich lachte. Es ist kein Verbrechen. Das finde ich auch. Ist es nicht etwas weit? Sagte ich. Ich meine, ich weiß, Sie haben besondere Objektive und sind der Einzige hier oben, aber wollen Sie keine Nahaufnahme? Nein, sagte er. Solange ich unverstellte Sicht habe, ist das mit der Entfernung ein Kinderspiel. Und dann holte er nacheinander verschiedene Metallteile aus der Tasche, die ganz sicher nicht zu einer Kameraausrüstung gehörten, was selbst ich in meiner Ignoranz erkannte. Er begann, sie zusammenzubauen und hatte ganz offenbar handwerkliches Geschick. Er sang bei der Arbeit kaum hörbar ein kleines Lied, wie sie es im Fußballstadion singen. »Du Dridra, dreckiger Liverpooler, bist nur glücklich, wenn's Stütze gibt. Dein Vater klaut, deine Mutter dealt. Lass wenigstens unsere Radkappen dran.« 3 Millionen Arbeitslose, sagte er. Die meisten davon in unserer Gegend. Hier ist das sicher kein Problem. Oh nein, hier gibt's genug Geschenkartikelläden, um allen einen Job zu geben. Als das Instrument zusammengesetzt war, hielt er es prüfend vor sich hin. Ein Klappschaft, sagte er, das ist das Tolle daran, passt in eine Cornflakes-Schachtel. Sie nennen es einen Witwenmacher. Allerdings nicht in diesem Fall. Der arme, verdammte Dennis, was? Er wird sich seine Eier von jetzt an selbst kochen müssen. Wie um seinem Ziel näher zu kommen, wippte er mit dem Stuhl nach vorn. Ich sagte, es ist die falsche Weiblichkeit, die ich nicht ertrage, und die aufgesetzte Stimme. Die Art, wie sie mit ihrem Dad, dem Lebensmittelhändler, und dem, was er ihr alles beigebracht hat, angibt. Wobei doch klar ist, dass sie es jetzt noch ändern würde, wenn sie es könnte und lieber das Kind reicher Eltern wäre. Es ist die Art, wie sie die Reichen vergöttert und ihnen huldigt. Ihr Philistertum und ihre Ignoranz und wie sie sich darin suhlt. Es ist ihr fehlendes Mitleid. Warum braucht sie eine Augenoperation? Weil sie nicht weinen kann? Als das Telefon klingelte, zuckten wir beide zusammen. Ich verstummte, mitten im Satz. »Gehen Sie ran«, sagte er. »Es wird für mich sein.« Es war schwer für mich, mir das Netzwerk und all die Vorkehrungen vorzustellen, die hinter den Plänen für diesen Tag steckten. »Moment«, sagte ich, als ich ihn fragte, ob er Tee oder Kaffee wolle und den Kessel einschaltete. »Sie wissen, dass ich den Installateur erwarte. Ich bin sicher, er kommt jeden Moment.« »Duggan«, sagte er, »nein, nein.« »Sie kennen Duggan?« »Ich weiß, dass er nicht kommen wird.« »Was haben Sie mit ihm gemacht?« »Och, Himmel noch mal«, er schnaubte, »warum sollten wir ihm was tun? Das ist nicht nötig. Er hat Bescheid bekommen. Wir haben überall Kumpel.« »Kumpel«, ein angenehmes Wort, fast schon archaisch. »Lieber Gott«, dachte ich, »Duggan ist ein IRA-Mann.« Nicht, dass mein Besucher es ausgesprochen hätte, aber ich sagte es laut in meinem Kopf. Ich sagte, ich würde sie aufhalten, wenn ich könnte, aber es wäre allein aus Angst um mich selbst und davor, was mit mir geschehen wird, wenn sie es getan haben. Was übrigens was sein wird? Ich bin kein Freund dieser Frau. Allerdings glaube ich nicht, fühlte ich mich gezwungen hinzuzufügen, dass Gewalt irgendetwas löst. Aber ich würde sie nicht verraten, weil... Ja, ja, sagte er, alle haben sie eine irische Oma, das garantiert gar nichts. Ich bin wegen ihrer Aussicht hier und mir ist egal, wem gegenüber sie eine Affinität haben. Bleiben Sie vom Fenster vorn weg und fassen Sie das Telefon nicht an oder ich schlage Sie tot. Sie scheinen ja gut über mich Bescheid zu wissen, sagte ich und klang verärgert. Nehmen wir an, ich wäre ein überzeugter Tory gewesen oder eine der frommen Seelen, die keiner Fliege was zuleide tun können. Ich hätte dennoch nichts Heikles probiert. Er hielt mich offenbar für fügsam oder vielleicht traute er mir sogar ein wenig, seinem Spott zum Trotz. Auf jeden Fall ließ er zu, dass ich ihm mit meinem Becher Tee ins Schlafzimmer folgte. Seinen eigenen Tee hielt er in der linken, sein Gewehr in der rechten Hand. Das Klebeband und die Handschellen blieben auf dem Küchentisch zurück, wo er sie beim Auspacken seiner Tasche hingelegt hatte. Und jetzt ließ er mich an das Telefon auf meinem Nachttisch gehen und ihm den Hörer geben. Ich hörte die Stimme einer Frau, jung, zaghaft und weit weg. »Brandon«, sagte sie, und ich nahm nicht an, dass das sein richtiger Name war. Er ließ sich auf den Klappstuhl fallen, dessen zerbrechliches Rohrgeflecht ein Jammern hören ließ. Er sagte, »Schütten Sie uns noch einen Tee auf, und diesmal mit etwas Zucker.« »Oh«, sagte ich. Es machte mich verlegen, eine schlechte Gastgeberin gewesen zu sein. Ich wusste nicht, dass Sie Zucker nehmen. Es kann sein, dass ich gar keinen Weißen habe. »Die Bourgeoisie, wie?« Ich war wütend. »Und Sie sind sich nicht zu schade, aus meinem bourgeoisen Schiebefenster zu schießen, oder?« Er ruckte vor und griff nach dem Gewehr. Nicht, um mich zu erschießen, obwohl mein Herz kurz aussetzte. »Sie kommen doch nicht etwa auf den Gedanken, aus dem Küchenfenster zu rufen«, sagte er, »oder die Treppe hinunterzurennen.« »Was? Nach allem, was ich gesagt habe?« Sie denken, Sie sind auf meiner Seite?« Er schwitzte wieder. »Sie kennen meine Seite nicht. Glauben Sie mir, Sie haben keine Ahnung.« »Ich denke, Sie sollten sich nicht über meine Großonkel lustig machen, weil Sie, wie Sie denken, nur vorgetäuschte Iren sind, wenn Sie selbst mit Ausdrücken um sich werfen, die Sie in Müllcontainern gefunden haben.« »Es war eine Art Witz«, sagte er. »Oh, war es das?« Ich war verblüfft. »Dann sieht es wohl so aus, als hätte ich auch nicht mehr Sinn für Humor als Sie.« Ich deutete mit dem Kopf zum Rasen draußen, auf dem in Kürze die Premierministerin sterben sollte. »Ich werfe ihr nicht vor, dass sie nicht lacht«, sagte er. »Das nicht.« »Das sollten Sie aber. Deshalb kann sie nicht sehen, wie lächerlich sie ist.« »Lächerlich würde ich sie nicht nennen.« Er blieb stur. »Grausam, durchtrieben, aber nicht lächerlich. Was gibt es da zu lachen?« »Menschen lachen«, sagte ich. Er grinste. Ich sah, wie er sich entspannte, da er wusste, dass er wegen der verdammten Verzögerung jetzt noch nicht morden musste. »Wobei«, sagte ich, »sie wahrscheinlich lachen würde, wenn sie uns hier so sähe. Auslachen würde sie uns, voller Verachtung. Sehen Sie nur Ihren Anorak an. Sie verachtet ihn. Und mein Haar, sie verachtet mein Haar.« Er hob den Blick. Er hatte mich bis dahin nicht richtig angesehen. Ich war nur die Teeköchin. »So wie es herunterhängt«, erklärte ich, »statt in Wellen gelegt zu sein. Ich sollte es waschen und mir eine Dauerwelle machen lassen. Auf abgestufte Rollen sollte ich es wickeln. Sie weiß, wie man solches Haar behandelt. Und ich mag auch nicht, wie sie geht. Wie sie tappt, haben Sie gesagt. Sie wird um die Ecke tappen. Das haben Sie richtig beobachtet.« »Was denken Sie, worum es hier geht?« fragte er. »Um Irland.« Er nickte. »Und ich will, dass Sie das verstehen. Ich erschieße Sie nicht, weil Sie keine Opern mag oder weil Ihnen Ihre, wie in drei Teufelsnamen nennen Sie es, Ihre Accessoires nicht gefallen. Es hat nichts mit Ihrer Handtasche zu tun, nichts mit Ihrer Frisur. Es geht um Irland, nur um Irland, okay?« »Oh, ich weiß nicht«, sagte ich. »Sie haben selbst etwas von einem falschen Iren, denke ich. Sie sind dem alten Land nicht näher als ich. Ihre Großonkel kannten den Text auch nicht. Deswegen wollen Sie vielleicht zusätzliche Gründe. Beigaben.« »Ich bin traditionell erzogen«, sagte er. »Und das hier ist das Ergebnis.« Er sah sich um, als könnte er es nicht glauben. Die entscheidende Tat seines engagierten Lebens lag nur 10 Minuten entfernt. Und er lehnte mit dem Rücken an einem weiß furnierten Pressspanschrank über sich eine plissierte Papierjalousie. Auf dem ungemachten Bett saß eine fremde Frau und dem letzten Tee, den er in der Hand hielt, fehlte der Zucker. »Ich denke an die Jungs im Hungerstreik«, sagte er. »Der erste von ihnen starb fast auf den Tag 2 Jahre, nachdem sie das erste Mal gewählt worden war. Wussten Sie das?« Bobby brauchte 66 Tage, um zu sterben. Und kurz darauf folgten 9 weitere Jungs. Und Sie fragen sich, ob sie nicht lachen kann? Ich wüsste nicht, was es zu lachen gäbe. »Was soll ich dazu sagen?« erwiderte ich. »Ich stimme allem zu, was Sie sagen. Gehen Sie und kochen Sie den Tee. Ich bleibe hier und passe auf das Gewehr auf.« Er schien es einen Moment lang in Betracht zu ziehen. »Sie würden sie verfehlen. Sie sind nicht trainiert.« »Wie haben Sie trainiert?« »Mit Zielscheiben.« »Bei einer lebendigen Person ist es etwas anderes. Sie könnten die Schwestern treffen, die Ärzte.« »Vielleicht, ja.« Ich hörte einen festsitzenden Raucher husten. 10 Minuten, dachte ich. Etwa 10 Minuten. Ihm zum Trotz trat ich leise ans Küchenfenster. Die Straße war in ihre gewohnte Alltagsstarre verfallen. Die Leute waren alle an der Ecke. Sie mussten sie bald erwarten. Auf der Arbeitsfläche stand das Telefon direkt neben meiner Hand, aber wenn ich es abnahm, würde er den Apparat im Schlafzimmer einen leisen Piepser von sich geben hören, würde kommen und mich töten. Nicht mit einer Kugel, sondern auf eine weniger auffällige Weise, um die Nachbarn nicht zu alarmieren und sich den Tag nicht zu verderben. Ich stand neben dem Kessel, während er zum Kochen kam, und dachte, sie hat keine Träne in sich. Nicht für die Mutter im Regen an der Bushaltestelle oder für den Seemann, der auf dem Meer verbrennt. Sie schläft 4 Stunden pro Nacht und lebt von Whiskydämpfen und dem Eisen im Blut ihrer Beute. Ich gab ihm seinen Tee. Er nahm einen Schluck und verzog das Gesicht. »Hinterher«, sagte er. »Ja?« »Sie werden gleich sehen, woher der Schuss gekommen ist. Dazu müssen Sie nicht lange herumknobeln. Wenn ich die Treppe runter bin und aus der Tür komme, haben Sie mich gleich da auf der Straße. Ich nehme das Gewehr mit, dann erschießen Sie mich, sobald Sie mich sehen.« Er hielt inne und setzte dann wie gegen einen Einwand von mir nach. »So ist es das Beste.« »Ah«, sagte ich. »Ich dachte, Sie hätten einen Plan. Ich meine einen anderen, als sich töten zu lassen.« »Was für einen besseren Plan könnte ich haben?« Es lag nur ein Hauch Sarkasmus in seiner Stimme. »Das hier ist ein Gottesgeschenk. Das Krankenhaus, Ihre Dachwohnung, Ihr Fenster, Sie. Es ist billig sauber, schafft diese Frau aus dem Weg und kostet nur einen Mann.« Ich hatte gesagt, Gewalt löse keine Probleme, aber das war reine Frömmigkeit wie das Gebet vor dem Essen. Die Bedeutung hatte mich nicht gekümmert, als ich es sagte. Und als ich jetzt darüber nachdachte, fühlte ich mich wie eine Heuchlerin. Es ist nur das, was die Starken den Schwachen predigen. Du hörst es nie andersherum. Die Starken legen ihre Waffen nicht weg. Was, wenn ich ihnen etwas Zeit verschaffen könnte, sagte ich, wenn sie ihre Jacke beim Schießen trügen und bereit wären zu verschwinden, den Witwenmacher hier ließen, ihre leere Tasche nehmen und das Haus wie ein Installateur verließen, so wie sie hereingekommen sind. Sobald ich dieses Haus verlasse, haben sie mich. Und wenn sie durchs Nebenhaus gingen? Wie sollte das möglich sein, sagte er. Ich sagte, kommen Sie mit. Es machte ihn nervös, seinen Posten zu verlassen, aber auf diese Aussicht hin musste er es. »Wir haben noch 5 Minuten«, sagte ich, »und das wissen Sie, also kommen Sie und lassen Sie das Gewehr ordentlich unter dem Stuhl liegen.« Er folgte mir dicht auf in den Flur und ich musste ihm sagen, er solle einen Schritt zurücktreten, damit ich die Tür aufmachen konnte. »Arretieren Sie den Riegel«, riet ich ihm. »Es wäre ein Witz, wenn wir uns aussperrten.« Die Treppen in diesen Häusern sind ohne Tageslicht. Man kann einen Zeitschalter an der Wand drücken und die Treppenabsätze damit in ein grelles, gelbliches Licht tauchen. Aber nach den eingestellten 2 Minuten wird es wieder dunkel. Allerdings nicht so dunkel, wie man erst denkt. Du stehst, atmest ruhig und gleichmäßig und die Augen gewöhnen sich. Die Füße machen kein Geräusch auf dem dicken Teppich. Und du gehst eine halbe Treppe hinab. Du lauschst. Das Haus ist still. Die Mieter, die sich diese Treppe teilen, sind den ganzen Tag nicht da. Die geschlossenen Türen annullieren und dämpfen die Welt draußen. Das Geschnatter der Radionachrichten, den Lärm der Stadt, selbst das apokalyptische Dröhnen der Flugzeuge, die nach Heathrow einschwenken. Halb schon draußen, aber noch im Haus, sichtbar, aber ungesehen, könntest du hier ungestört eine Stunde verbringen oder gar einen ganzen Tag. Auf der Treppe die geflüsterten Worte: »Und werden sie mich auch töten?« Das ist eine Frage, die sich nur im Dunkeln stellen lässt. »Ich lasse sie gefesselt und geknebelt zurück«, sagt er, »in der Küche. Sie können ihnen sagen, dass ich es gleich nach meinem gewaltsamen Eindringen gemacht habe.« »Aber wann wollen Sie es wirklich tun?« Die Stimme ein Murmeln. »Kurz vorher. Hinterher ist keine Zeit. Das werden Sie nicht. Ich will es sehen. Das verpasse ich nicht. Dann fessle ich Sie im Schlafzimmer, okay? Ich fessele Sie mit Aussicht. Zeigen Sie es mir schon, womit ich hier meine Zeit verschwende. Zwischen den Etagen ist eine Tür. Sie sieht aus wie der Zugang zu einem Besenschrank. Aber sie ist schwer, schwer zu öffnen und die Hand rutscht vom Messingknauf ab. Im Falle eines Feuers. Er beugt sich an mir vorbei und zieht die Tür auf. 5 Zentimeter dahinter eine weitere Tür. Drücken Sie. Er drückt. Sie schwingt langsam auf, dunkel ins Dunkel. Der gleiche abgestandene, gestaute Geruch, der Geruch des Grenzbereichs, in dem die private und die öffentliche Welt aufeinandertreffen. Regennässe auf Industrieteppiche, klamme Schirme und feuchtes Schuhleder, der Metallgeruch von Schlüsseln, Salz in der Hand. Es ist eine besondere Tür, die nicht den Gesetzen von Holz und Eisen gehorcht. Kein Schlosser kann sie versperren, kein Gerichtsvollzieher eintreten, patrouillierende Polizisten gehen an ihr vorbei, denn sie ist nur für das glaubende Auge sichtbar. Bist du einmal durch sie hindurch, kommst du als Licht und Luft zurück, als Funken und Flamme. Dass der Attentäter ein Flimmern auf den Rahmen geworfen hat, weißt du. Hinter der Tür löst er sich auf. Deswegen siehst du ihn nie in den Nachrichten. Deswegen lernst du seinen Namen nicht kennen, erfährst nicht, wie er aussieht. Deswegen lebte Mrs. Thatcher, wie du sicher weißt, bis zu ihrem natürlichen Tod. Aber beachte die Tür. Beachte die Wand, beachte die Macht der Tür in der Wand, die du nie gesehen hast. Und beachte den kalten Wind, der durch sie hindurch bläst, wenn du sie einen Spalt öffnest. Und als er zurück in Nummer 21 tritt, grunzt der Attentäter vor Lachen. »Psst«, sage ich. »Ach, das ist Ihr toller Vorschlag?« Dass Sie mich ein Stück weiter die Straße hinunter erschießen? Okay, wir probieren es. Er fürchtet, ein plötzliches lautes Geräusch könnte unten jemanden aufschrecken. Jetzt sind es nur noch Sekunden. Auf der Terrasse, dem Rasen, zwitschert das Krankenhauspersonal. Hohe Absätze auf dem vermoosten Pfad. Tippitapp. Tappe weiter. Sie müht sich, kommt aber nicht schnell voran. Die Tasche an ihrem Arm wie ein Schild. Der geschneiderte Anzug genau, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Die Schleife, die lange Perlenkette und etwas Neues. Eine riesige Brille. Schützt sie ohne Zweifel vor den Prüfungen des Nachmittags. Die Hand ausgestreckt, bewegt sie sich an der Reihe entlang. Jetzt, da es endlich so weit ist, haben wir alle Zeit dieser Welt. Der Schütze kniet nieder und nimmt seine Position ein. Er sieht, was ich sehe, den glitzernden Helm ihres Haars. Er sieht ihn wie eine Goldmünze in der Gosse leuchten, groß wie den vollen Mond. Die Wespe schwebt über der Fensterbank, hängt in der ruhigen Luft. Ein leichtes Blinzeln des blinden Auges der Welt. Die Ermordung Margaret Thatchers aus dem gleichnamigen Erzählband von Booker-Preisträgerin Hilary Mantel. Rita Rosek las eine gekürzte Version der Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence. Weiterlesen können Sie im Band bei Dumont. Auf unserer Website unter bayern2.de das offene Buch finden Sie zusätzliche Informationen und den kostenlosen Podcast zum Nachhören. Das war das offene Buch für heute im Team der Sendung Andreas Lucke, Christiane Gehäuser-Kamp und Cornelia Zetscher als Redakteurin am Mikrofon. Nächsten Sonntag hören wir uns, wenn Sie mögen, wieder. Dann mit der Geschichte eines jungen amerikanischen Soldaten. Kurze Berührung mit dem Feind von Said Sarafi Sadeh. Radiotexte, das offene Buch, wie immer sonntags um 11. Bis dahin.